Niemandsland és un programa en alemany de Contrabanda FM 91.4 que s'emet des de 1998 a Barcelona. Una veu lliure en un món poc lliure. Niemandsland. Willkommen zu einem neuen Niemandsland. Es ist Montag, der 9. Dezember 2019. Es gibt jetzt, wie immer, montags von 13 bis 15 Uhr zwei Stunden Musik, Kultur, Geschichte und Politik. Ludwig ist der Größte. Noch ein paar Wochen und dann befinden wir uns im Beethoven-Jahr. Denn nächstes Jahr, 2020, feiern wir den 250. Geburtstag des Komponisten. Und wir wissen, Beethoven war ein tragisches Genie. Er war ungeheuer kraftvoll, aber er war taub. Er war unglücklich verliebt und zu oft wütend oder cholerisch, könnte man auch sagen. Seine Musik ist modern, komplex, widersprüchlich, emotional und mitreißend. Wir werden auch hier im Niemandsland dieses Ereignis gebührend begehen. Oft fragen sich die Leute, warum? Woran liegt es, dass ausgerechnet Beethoven so populär ist? Seine Musik ist komplexer als die vieler anderer Komponisten, aber sie überwältigt. Sie trifft so unmittelbar ins Herz, dass sich jeder gemeint fühlt. Und jeder weiß, Beethovens Musik kommt auch aus meinem Herzen, aus meiner Wut, aus meinen Träumen. Was vielleicht die Eltern mancher Hörer über die Rolling Stones gesagt haben, wenn wir als Jugendliche die Stones auflegten. Das ist doch keine Musik, das ist Krach, das sind doch Rabauken. Das sagte man seinerzeit auch über Beethoven. Vor über 200 Jahren hieß es dann, Beethoven sei ein Krachmacher. Das waren Kritiken zu seiner Musik. Thank you. Sie hören Niemandsland, liebe Freundinnen und Freunde eines alternativen und freien Radios. Wir senden direkt aus dem Herzen einer großen Stadt, aus Barcelona, von der Plaza Real. Wir sind auch live im Internet zu hören unter www.contrabanda.org im Livestream. Und wir hatten schon gesagt, Niemandsland ist eine Sendung für Menschen hier in Barcelona, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Es gibt wie immer viele aktuelle Informationen. Wir schildern Hintergründe, wir versuchen auch ein bisschen zu unterhalten und wir bringen natürlich jede Menge Musik. Unser Radio Contrabanda FM ist ein freies Radio. Das heißt, wir sind selbstverwaltet, wir sind selbstfinanziert und wir sind kommerzfrei. Wir unterliegen keinem Einfluss von außen durch kommerzielle oder politische Lobbyisten oder Pressure Groups. Wir sind wirklich eine freie Stimme in einer noch ein bisschen freien Welt. Oder noch sehr freien Welt, wie man es nimmt. Ist ja alles sehr relativ und subjektiv. Willkommen also zu unserer heutigen Ausgabe. Bienvenidas und bienvenidos. Falls uns jemand anrufen möchte, unsere Telefonnummer lautet 93 013 9533. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie wie immer Detlef Jeskerts. An Lou Andreas Salome nach Hallein, abends 8 Uhr, am 8. September 1897, Mittwoch. Liebe, ich bin trunken vor lauter Schauen. Du weißt, ich bin Abschied nehmen gegangen. Den ganzen Tag über war es kalt und grau gewesen, und wie ich nun aus den letzten Fichten trete, bewacht ein klarer, warmer Abend das helle Haus und seinen roten Garten mit goldener Zärtlichkeit. Ein leises Glück lag darüber, und meine dankbare Erinnerung machte mich zum Vertrauten dieses Blumenglücks. Und die große erste Stube war umso dunkler, voller Geheimnisse, mit einem leisen, tiefroten Flämmchen im Herzen des Herdes und alles leer und still. Wie im Märchen. Die Alte fand ich mitten im kühlen Wiesenduft heuend. Sie grüßte mich so froh, war fast gerührt darüber, dass ich sie finden kam. Sprach von dir, voll von ungelenker, hilfloser Liebe. Sprach vom Winter und vom Wiedersehen und von dem Wetter und einem Teppich, den ich noch vergessen hatte. Und das alles fast gleichzeitig. So, dass es mich tief ergriff. Ich löste mich mit guten und innigen Worten von dem rastlosen alten Menschen los, ging den Weg und vergaß auf alle Gedanken. Je tiefer ich in die Buchenheimlichkeit kam, je weiter die Blüten in den blassen Wiesen, die hohen grauen Disteln mich winkten mit ihren Wiegen, desto bewusster wurde mir, es ist ein Fest. Es war nicht Alltag da oben. So war es nur die paar Mal, wenn wir allein oben schritten. Verschwiegen und seelennah. Musik. Ich folgte dem leisen Weg, und er leitete mich dorthin, wo Eichhörnchen durch Moos und Morast schnellten und alles ringsum sein leises, intimes Freuen und Regen hatte. Ich stand wie betend in dieser geweihten Einsamkeit, die tief, tief hinter Stämmen begann, und fühlte, es sind 100 Mauern zwischen mir und allem Lauten. Nur deine Seele war bei mir in dieser leisen Stunde. Denn ihr danke ich, dass ich an alledem so tiefe Freude haben kann, und durch ihre Gnade bin ich ja so reich, durch ihre Liebe so froh. Ich empfand, es ist ein schöner Abschied, und grüßte alles nochmal. Es war festlich und in tausend Farben. Und wie ich heimwärts ging durch diese Pracht, muss ich selbst wie in Sonntagskleidern gewesen sein. Und die letzte Sonne lag wie Geschmeide auf meinen Schultern. Niemandslandgeschichte. Es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 143, Hotel Florida. No pasarán, pasaremos. Hoy, 19 de julio de 1936, queda declarado el estado de guerra en Salamanca. Y con ayuda de Dios, en toda España. ¡Vamos a luchar! ¡Vamos a votar el último! ¡Viva la muerte! Madrid, April 1937. Martha Gellhorn nahm an der im Radio ausgestrahlten Fundraising-Gesprächsrunde am 24. April nicht teil und auch nicht an der Fiesta der Brigade für die anderen Journalisten. Sie hatte die Absicht, in 2 Tagen von Madrid abzureisen und verbrachte den Vor- und Nachmittag mit Besuchen bei Schneidern und Pelzhändlern, um die von ihr in Auftrag gegebenen Kleidungsstücke abzuholen, unter anderem diesen fantastischen Mantel aus Fuchsfell. Sie schaute im Krankenhaus vorbei, um sich von einigen der verwundeten Soldaten, mit denen sie sich angefreundet hatte, zu verabschieden und ließ Quintanillas kleine Glasschale sorgfältig einpacken, damit sie auf der Reise nicht zu Bruch ging. Abends ging sie mit Pacchiardi essen, dem attraktiven Kommandanten des Garibaldi-Bataillons, der seit einiger Zeit ein Auge auf sie geworfen hatte. Er hatte bei einer Party seiner Brigade mit ihr geflirtet, sie an seiner Frontlinie entlang geführt und ihr insgesamt das Gefühl gegeben, der weibliche Star bei einem Ivy League College-Wochenende zu sein. An diesem Abend, es gab fettiges Lammfleisch mit Kartoffeln in einer nach Tomaten riechenden Soße, dazu herben Rotwein, der nach den Blechbechern schmeckte, aus denen man ihn trank, verhielt er sich ihr gegenüber fröhlich und galant. Doch anschließend bestand er, in der Hoffnung, sie zu einem sexuellen Abenteuer verführen zu können, darauf, noch einen Spaziergang mit ihr zu machen, auf dem sie den Weg verloren und fast in feindliche Linien geraten wären. In dem Auto, mit dem sie zurück in die Stadt fuhren, versuchte er, ihre Hand auf seine Hose zu legen. Wütend und angewidert wich sie zurück, gab aber wegen des Fahrers und der Offiziersburschen auf dem Vordersitz keinen Laut von sich. Flirten war das eine, dachte sie, etwas ganz anderes hingegen Verführung und Vulgarität. Pacchiardi aber lachte nur. So tapfer unter Beschuss und so verschreckt, wenn es um Sex geht. Als er sie vor dem Hotel Florida absetzte, eilte sie hinauf in das Zimmer, das sie mit Hemingway teilte, musste aber irritiert feststellen, dass Hemingway, der bis in die frühen Morgenstunden mit der Rundfunksendung beschäftigt war, ihre Abwesenheit kaum wahrgenommen hatte. »Ich hoffe, dieser Krieg dauert lange genug, dass er mal den Mund aufmacht«, dachte sie, und praktisch sofort danach tadelte sie sich selbst. »Wie kann ich nur so etwas Grässliches denken? Vielleicht war ich zu lange hier.« Am Vormittag war sie gerade mit dem Packen im Hotel Florida fertig, als ein Korrespondent des Manchester Guardian, ein gewisser Frederick Voigt, sie um einen Gefallen bat. folgt ein großer, fast kahlköpfiger Mann mit einem kleinen Kindergesicht und einer Frisur, die vergeblich versuchte, die kahlen Stellen zu kaschieren, war für die Amerikaner eine Art Clown, allerdings ein schlechter. Hinter jeder Ecke witterte er linke Bürgerwehrsoldaten. »Hier herrscht der nackte Terror«, hatte er Hemingway erzählt, als er vor wenigen Tagen eingetroffen war. »Tausende Leichen werden gefunden, man kann sie jeden Morgen sehen.« Voigt lieferte keine Beweise für diese reißerische Behauptung, und Hemingway hatte ihn heftig auflaufen lassen. »Sie waren noch gar nicht richtig in der Stadt, und Sie wollen uns, die wir hier leben und arbeiten, erzählen, hier herrsche Terror«, schnaubte er und konnte sich nur knapp zurückhalten, Voigts Kinn einen linken Haken zu verpassen. Und jetzt stand eben dieser Voigt vor Martha und fragte, ob sie für ihn einen verschlossenen Umschlag über die Grenze nach Frankreich mitnehmen und dort verschicken könne. »Sie brauchen sich wegen des Inhalts keine Gedanken zu machen. Das ist bloß der Durchschlag einer Depesche. Der Zensor hat sie schon genehmigt.« Martha fiel kein Grund ein, warum sie Nein sagen sollte. Sie kannte den Mann kaum, also nahm sie den Umschlag entgegen. Claude Coburn hielt das Ganze jedoch für verdächtig. Er empfahl ihr, den Umschlag über Wasserdampf zu öffnen, um sicherzugehen, dass auch wirklich das darin enthalten war, was Voigt angegeben hatte. Sie stellte einen Kessel mit Wasser auf die Kochplatte in ihrem Zimmer und mit Herzklopfen hielt Martha den Umschlag über die Tülle. Als er sich öffnen ließ, kam kein Durchschlag, sondern eine getippte, unzensierte Depesche zum Vorschein, die mit den Worten begann: »In Madrid herrscht der nackte Terror!« Hemingway war außer sich vor Wut. Wenn man das beim Grenzübergang in Marthas Papieren gefunden hätte, dann hätte sie als Spionin erschossen werden können. Am Abend desselben Tages, Martha war bereits nach Valencia abgereist, ging Hemingway in das Gran Via-Restaurant und erzählte jedem, der es hören wollte, was Voigt getan hatte. Und er schlug vor, es dem Mann mit gleicher Münze heimzuzahlen. Voigt war früher in Deutschland eingesetzt und es hieß, die Nazis hätten auf seinen Kopf eine Prämie von $20,000 ausgesetzt. Warum erschossen die anwesenden Journalisten also nicht ihn und schickten seinen Kopf, verpackt in Trockeneis, nach Berlin? Einer der Reporter ging hinüber zu Voigt und präsentierte ihm den Vorschlag, und Hemingway freute sich zu sehen, wie dieser leichenblass wurde. Der Reporter kam dann zu Hemingway zurück. »Das mit dem Kopfgeld stimmt überhaupt nicht«, sagte er. »Sein Verleger hat es frei erfunden.« Das Ganze erntete jedenfalls große Heiterkeit. Am nächsten Tag, beim Mittagessen, war von Voigt keine Spur zu sehen. Bedauerlicherweise, denn er hätte die Unterhaltung sicher aufschlussreich gefunden. Hemingway war gerade mit seinem Kaffee fertig. Er saß zwischen Virginia Cowles, die eines ihrer schicken Schneiderkostüme trug, und Josie Herbst in ihrer abgetragenen, formlosen Tweedkleidung. Draußen auf der Straße setzte der allmittägliche Bombenangriff ein. Es war nicht angebracht, jetzt auf die Straße zu gehen. Hemingway schaute hinüber auf die andere Seite des Restaurants und entdeckte Pepe Quintanilla, der allein an einem Zweiertisch saß. Und er sagte zu den beiden Frauen mit einer Geste in Quintanillas Richtung: »Das ist der oberste Henker von Madrid.« Er lud Quintanilla ein, sich ihrer kleinen Runde anzuschließen. Der Polizeichef sagte, er fühle sich geehrt, müsse aber darauf bestehen, eine Karaffe Wein für alle zu bestellen. Die vier saßen eine Weile, redeten über die spanischen Künstler, die Quintanilla und auch Hemingway damals in Paris gekannt hatten, Männer, die an der Rotonde herumlungerten und für frischgebackene südamerikanische Millionäre El Grecos fälschten. Eine Granate kam angezischt und knallte auf die Straße vor dem Hotel, und Quintanilla fing, noch während er seine Geschichte erzählte, zu zählen an. Als er bei 10 angelangt war, hatten die anderen Gäste und die meisten Kellner das Restaurant verlassen, und Quintanilla war vom Thema Paris zum Krieg umgeschwenkt. Die ersten Monate des Kämpfens, die verrückten, an Don Quixote erinnernden Soldaten, die sich einfach weigerten zu glauben, dass Franco Madrid einnehmen würde und es so gerettet hatten. 15. Jetzt sprach er über die Maßnahmen, die gegen Angehörige der 5. Kolonne und andere Verräter ergriffen werden mussten. Bedauerlicherweise gab es Hinrichtungen. 16. »Ich weiß, wie Männer sterben, logisch«, sagte Quintanilla und zündete sich mit seinen langen, spitzen Fingern eine Zigarette an. »Natürlich ist es schlimmer, wenn es sich um eine Frau handelt.« 17. »Ein Offizier schiss in die Hose. Er musste herausgetragen werden, wurde wie ein Hund erschossen.« 18. »Sind viele Menschen in Madrid gestorben?«, fragte Hemingway. »Bei einer Revolution geschieht grundsätzlich vieles überstürzt«, murmelte Quintanilla. »Gab es viele Irrtümer?« »Irrtümer?« fragte Quintanilla mit hochgezogener Augenbraue. Irren ist menschlich. 19. Und die Irrtümer, wie sind sie gestorben, wollte Hemingway wissen. Im Großen und Ganzen, wenn man bedenkt, dass sie Irrtümer waren, wirklich sehr gut. Quintanilla griff nach der Karaffe und ließ einen Strahl purpurroten Wein in Ginny Cowles Glas fließen. Er lächelte. Ja, tatsächlich. Magnifico. Hemingway schaute auf die Uhr. Er wollte aufstehen. Es war schon spät. Er musste gehen. Unsinn, sagte Quintanilla, im Ton eines Mannes, dem nur sehr selten widersprochen wird. Keiner geht. 22. Ich muss arbeiten, protestierte Hemingway. Quintanilla schaute ihn an. Wenn Sie getroffen werden, ist Schluss mit Arbeiten, sagte er. Dann wandte er sich Ginny Cowles zu und fixierte sie mit seinem klaren, kalten Blick. »Wir gehen zu mir nach Hause«, sagte er und tätschelte ihr Knie, »und ich lasse mich von meiner Frau scheiden und heirate sie. Meine Frau kann als Köchin bleiben. Ich habe so lange mit ihr gelebt, dass das keine größere Sache wäre, als wenn man einen Brief verschickt. Das Einzige, was ich mich frage, hält die Briefmarke?« »Ich befürchte nur, wenn Sie von mir genug haben, dann werde ich zur Köchin gemacht«, sagte Ginny. Ihr Lachen erzeugte in dem fast menschenleeren Kellerraum ein hohles Echo. Kurz darauf beschlossen die Amerikaners, einen Ausbruch zu wagen. Als sie in die blendende Helle der Gran Via hinaustraten, nahm Hemingway Ginny Cowles am Arm. »Eine schicke Type«, fragte er. »Aber vergessen Sie nicht, er gehört mir.« Sie hörten »Es lebe der Tod«, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 143, eine Niemandsland-Produktion 2019. Literaturhinweis. Ich verlas einen Ausschnitt aus dem Buch »Hotel Florida – Wahrheit, Liebe und Verrat im Spanischen Bürgerkrieg« von Amanda Vale. Originalausgabe »Hotel Florida – Truth, Love and Death in the Spanish Civil War«. Erschienen 2015 in der Kottaschen Buchhandlung in Stuttgart, im Original erschienen 2014 im Verlag Farrar, Straus und Giraud in New York. No pasarán. Pasaremos. Valparaiso, Chile. Vier Frauen erschaffen eine Performance, die um die Welt geht. Es ist kein Tanz, es ist kein Flashmob, es ist die pure Wut, die aus ihnen schreit. Die Wut auf die Männergewalt, auf die Frauenmorde und auf eine Gesellschaft und Justiz, die diese Verbrechen verharmlost. Es ist nicht meine Schuld. Es lag nicht daran, wo ich war, skandieren die Frauen. Und auch nicht daran, wie ich mich angezogen habe. Das Patriarchat ist ein Richter. Es verurteilt uns durch unsere Geburt. Der Vergewaltiger bist du. Sie stampfen auf der Stelle, drehen sich nach rechts, nach links. Manche tragen Augenbinden. Kunstblut rinnt ihnen ins Gesicht. Es ist kein Tanz, kein Flashmob, die pure Wut, die aus ihnen schreit. Wut auf die Männergewalt, auf die Frauenmorde. Was am 25. November, dem weltweiten Aktionstag gegen Gewalt an Frauen in Chile, seinen Anfang nahm, geht inzwischen um die Welt. In Madrid und Paris, in Istanbul und Berlin gehen Frauen mit der immer gleichen Protestaktion auf die Straße. Sie dauert 2 Minuten. Ausgedacht hat sie sich Las Tesis, die Thesen, ein Kollektiv aus 4 Frauen aus der Hafenstadt Valparaiso. Es handelt sich um die Frauen Sabila Sotomayor, Daphne Valdés, Paula Cometa Stange und Lea Cáceres. Alle 31 Jahre alt, wollen die feministischen Thesen unters Volk bringen. Die 4 veröffentlichten einen Aufruf via Instagram, die Performance überall auf der Welt nachzuahmen. Besonders schnell verbreitete sie sich in Lateinamerika, in Mexiko, Nicaragua, Peru, Chile, Argentinien. In nahezu jedem südamerikanischen Land sind Frauen inzwischen auf die Straßen gegangen. Kein Wunder, nach Angaben der Vereinten Nationen werden nirgendwo auf der Welt so viele Frauen gezielt ermordet wie in Lateinamerika. 14 der 25 Länder mit den höchsten Mordraten liegen dort. In jedem dieser Länder werden jeden Tag 12 Frauen aufgrund ihres Geschlechts getötet. In Deutschland ist es eine jeden zweiten Tag. Die Machokultur, die Abhängigkeit der Frauen, die Straflosigkeit sind die Gründe. Seit 2 Jahren regt sich besonders in Argentinien der Protest. Eine 500.000 Frauen geht dort regelmäßig auf die Straße. Die Frauenbewegung Ni Una Menos, nicht eine Frau weniger, übt Druck auf Öffentlichkeit und Politik aus, mit ersten Erfolgen. Der Femizid wurde indirekt als verschärfender Tatbestand aufgenommen. Wörtlich heißt es nun: Wenn ein Mann eine Frau getötet habe und es sich um geschlechtsbezogene Gewalt handele, müsse eine lebenslange Haftstrafe verhängt werden. Selbst Medien aus Taiwan werden nun über sie berichten, sagten die Mujeres stolz der chilenischen Presse. Die Chileninnen machen es vor. Gut, das sind die Thesis-Frauen. Eine sehr eindrucksvolle Performance. Wenn man sie sich im Internet anschaut, dann ist man noch mehr beeindruckt. Es ist wirklich Wut und ja, und eine unglaubliche Macht, eine unglaubliche Frauenpower dahinter. Meine Damen und Herren, Sie hören Niemandsland. 91,4 in deutscher Sprache bei Contrabanda FM in Barcelona. Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Hallo zusammen. Ich heiße euch alle herzlich willkommen zurück zu unserer Gesprächstherapie. Und bevor wir heute loslegen, möchte ich euch darauf hinweisen, dass wir 3 Neuzugänge haben. Und wie ihr ja alle wisst, ist es bei uns üblich, sich selbst vorzustellen und in kurzen Worten zu versuchen, sein Problem zu schildern. Und in diesem Sinne übergebe ich das Wort erstmal an... an Kersti, wollte ich sagen. Hallo, ich bin Kerstin, 16 Jahre alt. Auf jeder Party voll geknallt mit hartem Alt. Schmeiß mich den Männern an den Hals, tu immer gut gelaunt. Doch bin innerlich down und gewinn kein Vertrauen. Mach nur aus Selbstschutz auf selbstbewusst wie die Feldbusch. Doch innen drin ist immer nur derselbe Frust. Ich bin zu fett und mich lassen solche Dinge nicht kalt. Drum steck ich mir halt immer den Finger in den Hals. Denn ich hasse die Frau im Spiegel und will aussehen wie die Frauen auf dem Cover von Frau im Spiegel. Manchmal fühle ich mich tot, wie wenn ein Föhn ins Wasser fällt. Ich hab kein Geld, doch ich will schön sein wie die Katterfett. So bin ich nicht geboren, ich hab so gelitten. Ich will endlich volle Lippen und große Titten. Man muss mir Fett absaugen für einen flacheren Bauch. Ich würde mein Leben hergeben für eine straffere Haut. Mein Spiegel zeigt mir nicht, was ich sehen will. Ich will jemand anders sein und meine ganze Welt zerbricht bald in tausend kleine Teile und niemand hier versteht mich. Ich fühle mich so eklig. Meine ganze Welt zerbricht bald in tausend kleine Teile. Danke, Kerstin. Michelle, weshalb bist du hier? Was ist dein Problem? Mein Name ist Michelle und ich bin Model von Beruf. Ich bin immer ausgelaugt, doch meine Rolle spiele ich gut. Hatte gestern erst Geburtstag an 20 junge Jahre. Hab auf meine jungen Tage schon genug von Kummer haben. Denn auch Schönheit kann ein Fluch sein, wenn man 90, 60, 90 hat. Denkt jeder, dass man massenhaft und häufig Geld und Freunde hat. Ich kenne viele Leute, aber kein, mit dem ich reden kann. Und Männer wollen nur eins, ich finde kein, mit dem ich leben kann. Ich mag keinen Sex und Typen stressen mich gewaltig. Ich war frühreif und wurde schon mit 13 vergewaltigt. Und ich könnte heulen, alles ist beschissen. Nur meine Mutter hielt mich davon ab, mir Säure ins Gesicht zu kippen. Denn ich will nicht mehr hübsch sein, nein. Ich weiß, ihr alle müsst jetzt denken, die muss verrückt sein. Ja. Yeah. Doch ich weiß, wovon ich rede und ich hasse meinen Job, auch wenn ich meistens davon lebe. Mein Spiegel zeigt mir nicht, was ich sehen will. Ich will jemand anders sein und meine ganze Welt zerbricht bald in tausend kleine Teile. Und niemand hier versteht mich. Ich fühle mich so eklig. Meine ganze Welt zerbricht bald in tausend kleine Teile. Michelle, das war sehr mutig von dir. Bernhard, was ist dein Problem? Über mich wurde schon früh als Kind abgelästert. Schon in der Grundschule war ich immer Klassenbester. Sie nannten mich Streber, doch das brachte mich nicht vom Weg ab. Ich lernte weiter, schloss mit 1 die Universitäter. Ich war ein schlaues Kind, heute habe ich Frau und Kind, die oft traurig sind, weil ich nie zu Hause bin. Hab täglich Überstunden genommen, wollt über meinen Stundenlohn kommen, um mehr als nur über die Runden zu kommen. Und ich sollte schon längst Abteilungsleiter sein, doch ich setze mich nicht durch und sag leider nie nein. Hab keine Führungsqualitäten und Entscheidungsschwierigkeiten. Früh gelernt, meinen Mund zu halten, nur um Reibung zu vermeiden. Mache alles für meinen Chef und die lieben Kollegen, doch die sind alles nur nicht nett und haben mir nie was gegeben. Und gestern wurde mir dann mit Bedauern beteuert, ich bin nach 15 Jahren der Treue einfach raus und gefeuert. Ich hab doch jeden Monat einen Haufen Raten für das Haus mit Garten und das Auto zu zahlen. Und was soll ich meiner Frau denn sagen? Mama, kauf die Waffe weg! Hä? Mir reicht jetzt! Bernhard, nein! Heute ereignete sich ein schrecklicher Vorfall, als ein 37-Jähriger in den Räumlichkeiten einer psychotherapeutischen Praxis während der Gesprächstherapie und in Anwesenheit von anderen Patienten eine Waffe gegen sich selber richtete und Selbstmord beging. Der Mann, der einen Tag vorher seinen Job verloren hatte, hinterlässt Frau und 2 Kinder. Mein Spiegel zeigt mir nicht, was ich sehen will. Ich will jemand anders sein und meine ganze Welt zerbricht bald in tausend kleine Teile. Und niemand hier versteht mich. Ich fühle mich so eklig. Meine ganze Welt zerbricht bald in tausend kleine Teile. Das war die Frauen-Rap-Gruppe Tic-Tac-Toe mit dem Lied Spiegel. Sehr ironisch, sehr feministisch und sehr kampfbereit und bewusstseinsfördernder Rap aus Deutschland. Die Welt ist voller Männerhass auf Frauen. Fuck off, Greta. Schnüffel an meinem Auspuff, Greta. Greta stinkt. Es ist der blanke Hass, der Greta Thunberg entgegenschlägt. Sogar auf einem Autoaufkleber. Ja, sowas gibt's. Einer der Aufkleber fordert ihren Kopf. Auf dem Aufkleber sieht man zwei Zöpfe, die hängen aus einem zugeschlagenen Kofferraum, aus einer Kofferraumklappe. Man hat also Greta Thunberg in dieser Hass-Männer-Fantasie mit der Kofferraumklappe geköpft und ihre Zöpfe hängen da raus. Es gibt Leute, die finden sowas witzig. In sozialen Netzwerken träumen User davon, sie zu lynchen. Das ist der nackte, schmutzige Faschismus. Und zu diesem Thema schreibt die Emma: Leider gehöre ich zu den Menschen, die sich Aufkleber an voranfahrenden Autos immer genau anschauen müssen. Und da ich sowohl auf der 30-minütigen Fahrt zur Arbeit als auch davon zurück ständig im Stau stehe, bekomme ich so einiges zu lesen. Da wäre in erster Linie die ganzen patriotischen Kölnerinnen, die mit der Skyline am Heck ihrer geliebten Stadt huldigen. Kann ich verstehen. Köln gefällt mir auch gut. Dicht gefolgt von den ersten FCK-Fans, die ihren Verein als Macht am Rhein feiern. Naja, die verlieren im Moment nur. Werden wohl absteigen. Soweit die Wunschvorstellung. Über die Aufkleber von LKW-Fahrern schweigen wir hier mal lieber. Klischee as Klischee can be. Nur der etwa DIN A4 große Katzenaufkleber sei mal erwähnt mit der Aufschrift Und wann zeigst du mir deine Muschi? Luft nach unten ist also immer. Wie tief es aber tatsächlich gehen kann, habe ich in der vergangenen Woche zum ersten Mal gesehen. Der Aufkleber am Auto vor mir klebte am Auspuff. Ich hätte beinahe die Stoßstange des SUVs, des SUVs berührt, um ihn zu lesen. SUVs, das sind diese großen kassenförmigen Autos, Sportive Utility Vehicles, die so viel Dreck verpesten, in die Luft blasen, wo dann ein dünnes Männlein drin sitzt und man könnte in dem Auto 8 Kühe transportieren, so viel Energie verbraucht dieser Wagen. Und da steht doch hinten Fuck you, Greta, stand dort. Ich habe den Wagen überholt, um mir den Fahrer anzuschauen. Kein 18-jähriger Draufgänger, kein Prototyp-Macho, sondern ein recht normal ausschauender Mann mittleren Alters saß dort. Im Netz habe ich mehrere dieser Aufkleber gefunden, zu bestellen über große Online-Anbieter. Sie werden mir seitdem, seit ich dieses gegoogelt habe, in den Werbeleisten ständig angeboten. Ihre Slogans Fuck off Greta, Schnüffel an meinem Auspuff Greta, Greta, ich verbrenne meinen Diesel mit Liebe, alles für Greta oder Greta stinkt. Kosten 1,50 Euro bis 3 Euro pro Stück. Der Aufkleber Problem gelöst, zu dem zwei lange Zöpfe gehören, die zwischen die Kofferraumklappe geklemmt werden, ist teuer. Kopf ab, also für Greta. Wo leben wir eigentlich? In einer Welt, in der, ich schätze, mal hauptsächlich Männer in dicken Karren durch die Gegend fahren und sich über ein 16-jähriges Mädchen lustig machen, das nichts Geringeres als unseren Planeten retten will. Würden Sie auch einen jungen Mann dazu auffordern, an Ihrem Auspuff zu schnüffeln? Es gehört einiges an Frauenverachtung und Sexismus dazu, einen anderen Menschen so öffentlich zu demütigen und das mit dem eigenen Auto noch zur Schau zu stellen. Der Hass, der Greta vor allem in Deutschland entgegenschlägt, ist beispiellos. Sie wird in den sozialen Medien als CO2-Schlampe, als dummer Autistenkopf verhöhnt. In Gruppen wie Fridays for Hubraum fragen User, was würde ein Auftragsmord kosten? Oder sieht es nach Selbstmord aus, wenn wir sie an ihren Zöpfen aufhängen? Als hätten sie Angst, dass die kleine Greta den großen Jungs das Auto wegnimmt. Und als wäre Greta das Problem, nicht der Klimawandel. Wie ignorant kann Mann eigentlich sein, fragt die Emma in ihrem Leitartikel in ihrer letzten Ausgabe vom Dezember. Denn nicht nur die Eisbären haben ein gewaltiges Problem, auch hier in Deutschland wird es sehr ernst. Erst gestern wurde der neue Monitoring-Bericht des Umweltteams vorgestellt, der sich mit den Folgen des Klimawandels für Deutschland beschäftigt. Fazit: Die Zahl der heißen Tage, also mit Temperaturen über 30 Grad, wird weiter ansteigen. 1200 Menschen starben 2018 hitzebedingt. Es werden mehr werden. frisch ins Studio, hereingeschneit, ohne Schnee. Werner, oh Moment, der nimmt gerade einen Schluck aus seiner Pulle. Ich weiß nicht, ob da Schnaps drin ist oder Wodka oder ist das wirklich Wasser oder Kakao? Wenn du dich brav beträgst, dann lade ich dich nachher mal zum Schluck ein. Gut, was gibt's Neues? Oma, einmal natürlich Greta, ja, und also fand ich sehr gut, da, was du gerade zitiert hast. Ja, das war aus der Emma von dieser Woche, also von diesem Monat. Und da sieht man halt, wie das zusammenhängt. Jetzt geht's gegen Klima oder gegen die Immigranten oder gegen die Frauen. Kommt alles aus der gleichen Ecke. Diese Rechtsradikalen, diese Nazis, die immer unverblümter auftreten. Ja. Ich gucke mir manchmal in diesen Blogs da so die Kommentare an. Also es ist hanebüchen. Auch Judenwitze und ohne jedes Problem. Ja, und eine andere Ecke, kann man nicht sagen, wo sich das manifestiert. Das ist ein anderes Niveau, sagen wir mal. Aber im Grunde ist es das Gleiche, ist eben unser Freund Trump in USA, ne? Und die haben jetzt schon beschlossen in USA, nächstes Jahr aus dem Pariser Abkommen auszusteigen. Ja? Die USA als größter CO2-Verschmutzer. Ja? Einfach nach dem Motto America first, ne? Wir lassen uns doch nicht von so einer 16-Jährigen unsere schöne US-Wirtschaft kaputt machen, so in dem Stil. Ja. Und zu dieser Person noch, also der erste Twitter-Präsident der USA, der ist wie ein jähzorniges Kind mit seinen Wutanfällen. Jetzt gibt's einen Brief von 350 Psychologen und Psychiatern an das Repräsentantenhaus, wo die haben also studiert, analysiert seinen Charakter, seine Wesenszüge, seine Art zu reden, seine Reaktion und kommen zu dem Schluss, dass es sich hier um ein dangerous case handelt, also un caso peligroso, ein Risikofall, dass die nationale Sicherheit auf dem Spiel steht, ja. Und umso mehr jetzt, wo dieses Impeachment-Verfahren auf ihn zukommt, ne, wo er abgesetzt werden soll, und da fühlen sich Leute, die so strukturiert sind wie er, die fühlen sich dann in die Enge getrieben und beginnen dann um sich zu schlagen wie wild oder werden zu Amokläufern, ne. Also zu seinem Geisteszustand, der weiß im Grunde, unbewusst weiß es, dass er ein armes Würstchen ist. Ne? Und wie kompensiert er seine Minderwertigkeitskomplexe? Er projiziert sie eben, ja, seine eigenen Fehler und Schwächen auf andere, ja, ist egal. Das können die Frauen sein, Afroamerikaner, Mexikaner und oder die Linken oder andere Politiker, auch ausländische Politiker natürlich, die Muslime, die Demokraten, die Homosexuellen, die Schauspieler und Direktoren in Hollywood. Völlig egal, ja. Alle diese Leute werden je nach Laune attackiert von ihm mit großer Vehemenz. Dann erfindet er sich Verschwörungstheorien und glaubt dann selber dran, beleidigt seine Gegner beziehungsweise die, die er dafür hält, und bläht sich auf und sieht sich selbst dann immer größer und wichtiger, und schließlich wird er so zum Retter der Welt, die ohne ihn verloren ist. Also ein Größenwahnsinniger eben. Ne? Und so einen Fall hatten wir ja in Deutschland auch schon vor ungefähr 80 Jahren oder so. Ne? Sieht schlimm aus, seit diese Leute dran sind, leben Frauen gefährlicher. Das haben wir mittlerweile klar. Und die Frauen leider auch. Was wirklich besorgniserregend ist, ist diese riesige Toleranz, die den Sexisten und diesen Frauenhassern gesellschaftlich entgegengebracht wird. Es gibt ja einen Fall von einem deutschen Rapper, der heißt Kollega. Und das ist so ein riesen Steroiden aufgepumptes Muskelteil mit Goldkettchen und einem blöden Grinsen im Gesicht. Und der hat jetzt aufgrund seiner Hasspropaganda gegen Frauen, gegen Juden und gegen Schwule, hat er von der Emma den Sexiest Man Alive Award bekommen für das Jahr 2019. Emma hat also diesen Preis übergeben. Ich habe hier ein Foto vor mir liegen. Der Preis ist so eine Art Holzklumpen. Auf dem ist so eine Art Gummipimmel-Penis draufgepackt. Und dieser Award geht an diesen Mann. Interessant ist auch die Begründung, warum die Emma-Redaktion diesen, oder die Emma-Jury, die diese Hassmänner auswählt, warum die den vergeben haben. Symbolisch, versteht sich, der Ausgezeichnete hat gekniffen. Er ist nicht gekommen, um sich diesen Preis abzuholen. Politikerinnen und Bürgerinnen setzten am Dienstagabend in Köln ein Zeichen gegen den Hassrapper und demonstrierten vor dem E-Werk. Das E-Werk in Köln ist ein beliebter Austragungsort für Konzerte. Keine Frauenhasser und Antisemiten in unserer Stadt. Schäm dich, E-Werk. Kollege, wie dich will niemand. Das skandierten Demonstrierende am Dienstagabend vor dem Kölner E-Werk. Anders als Rastatt hat es Köln nicht geschafft, das Konzert des Hassrappers Kollega zu verhindern. Besser gesagt, das E-Werk wollte dann doch lieber Kohle sehen statt Kante zeigen. Das machten dafür zahlreiche Bürgerinnen, Politikerinnen, Queraktivistinnen und natürlich auch das Emma-Team. Allen voran Angelika Mallmann, die den Preis in die Kameras von WDR und Co. hielt. Die gemeine Stinkmorchel. Aha, das ist die Stinkmorchel, jetzt haben wir es. Das ist der Pilz des Jahres 2019. Darüber lachte auch Kabarettist Jürgen Becker. Das ist doch wohl ein angemessener Preis. Aber der Frontmann der Mitternachtsspitzen fand auch ernste Worte. Ich finde ja eigentlich, man darf solchen Menschen nicht so viel Präsenz geben, aber es einfach so hinzunehmen geht natürlich auch nicht. Deswegen bin ich hier. Auch Bürgermeisterin Elfie Schoo-Antwerpes von der SPD war empört. Das ist keine Kunst, das ist der blanke Hass. Eine Stadt wie Köln darf Frauenhassern und Antisemiten keine Bühne bieten. Bürgermeister Andreas Wolter von den Grünen sieht das genauso. Gegen Menschen wie Kollega müssen wir alle zusammen ein Zeichen setzen. Das können wir nicht hinnehmen. Dieser offene Hass gegen Homosexuelle, Menschen jüdischen Glaubens und vor allem gegen Frauen darf nicht als Kunst toleriert werden. Und die Fans, was sagen die? Ich stehe jetzt hier nicht total dahinter, aber ich sehe das locker, sagt einer von ihnen in die Fernsehkameras. Kollege meint das ja alles nicht nur so. Er meint das aus Spaß, sagt ein anderer. Der ist ungefähr 16 Jahre alt. Auch das mit dem Holocaust sei mehr aus einem Battle entstanden. Juden gibt's doch eh nicht mehr so viele in Deutschland, glaubt er, scherzen zu können. Und was sagt seine Freundin dazu? Ach, das Frauenbild von Kollege ist schon echt ganz schön krass. Aber das machen ja viele Rapper so. Die wollen halt cool sein. Also die gequirlte Dummheit schwappt einem da entgegen. Ein großes Rudel scheint das selbsterklärte Alpha-Männchen Kollege zumindest nicht versammelt zu haben. Maximal 400 Leute. Zu 95% männliche Konzertbesucher kamen ins E-Werk, das 2000 Menschen fasst. Die meisten von ihnen sahen übrigens nicht wirklich Alpha aus wie der ihr Boss Kollege, also so aufgepumpte Muskelmassenbälle, sondern wie ganz normale Jugendliche, denen man sagen möchte, mach mal die Jacke zu, es ist kalt hier. Ob Kollege und seine Fans ordentlich Spaß hatten beim Hassrappen über Frauen, Juden und Homosexuelle? Ob sie das lustig fanden? Nein, gar nichts ist lustig. Aus Worten werden Taten. Und da Kollege nicht vor die Tür kommen wollte, stehen sie nun hier. Unsere Preisrede zum Sexist Man Alive Award 2019. Die Stinkmorschel. Ja, aber eine tolle Aktion war diese Preisverleihung, ne? Weil hat ja Erfolg gehabt, ne? Die jetzt ist bewiesen, dass man doch was machen kann gegen diese Machisten, weil er kommt nicht zur Preisverleihung und muss seinen Schwanz einziehen. Um sich seine Stinkmorschel abzuholen. Man kann doch gegen diese Leute vorgehen. Ne? Ja. Einiges ist los diese Woche. Es ist ja immer noch die Weltklimakonferenz hier in Spanien, in Madrid, in der Hauptstadt. Wir werden im Katastrophenblock gleich ein bisschen darüber berichten. Dann ist hier in der Stadt auch einiges los, in Barcelona. Die Bewegung fordert Märtyrer. Sie wollen Tote sehen, um die Bewegung voranzutreiben. Wir werden gleich im Barcelona-Block darüber berichten, über den Märtyrer-Propagandismus unseres Leuchtturms der Weisheit. Der Tsunami-Mann. Aber Werner, was hast du noch hier auf deinem Programm? Ja, was zur innenpolitischen Lage hier in Spanien? Der Tsunami-Mann beziehst du dich wohl auf den momentan, auf die Lichtgestalt, Kim. Präsidenten von Katalonien hier. Ja, der Lichtbringer. Ja, aber gut, ist ja nicht der Einzige. Und das ist der Dauerbrenner natürlich jetzt und noch für die nächsten 300 Jahre auch nochmal diese Beziehung zwischen Katalonien und Spanien. Und jetzt haben wir ja so ein bisschen drüber schon berichtet, immer ein Teil von diesen Unabhängigkeitsfans, diese ERC, diese Esquerra Republicana de Catalunya, die wird jetzt gebraucht von in Madrid, von den Sozialisten und Unidas Podemos, die brauchen halt noch einen Partner, um eine Regierung bilden zu können. Niemand traut sich so recht, als erster Ja zu sagen, und es zieht sich hin. Und die Frage ist jetzt, wird es doch noch vor Weihnachten passieren oder erst im Januar? Also inzwischen, du hast es ja letzte Woche, glaube ich, schon gesagt, du bist sicher, dass es erst im frühestens im Januar sein wird und nicht vorher. Ich glaube das inzwischen auch, ja. Ich glaube, das aus dem Grunde, weil die anderen unheimlich Druck ausüben. Die PDCAT, die Puigdemontisten, die haben Interesse an Konfrontationen. Die wissen, sobald diese aufgepeitschte Stimmung verblasst, verlieren sie. Sie brauchen praktisch die Hysterie und dieses Geschrei, genau wie die Rechtsradikalen, um mit ihren Ideen weiterzukommen. Sobald das nachlässt, verlieren sie an, ja, an Gas und an Einfluss. Ja, und das ist halt dann die, so ist die Situation, stimmt, ja. Und jetzt, was wäre die Alternative, wenn die ERC sich weiterhin querstellt, was wird dann passieren? Dann müsste entweder die PP sich der Stimme enthalten, dass die PSOE und Unidas Podemos zusammen eine Regierung bilden können, oder weiß der Teufel, gibt's Neuwahlen wieder mal und so. Aber wenn, das muss man halt klar haben dann von beiden Seiten, dass das und was würde bei Neuwahlen passieren, dann würde die Rechte gewinnen und würde die die Möglichkeit haben, Regierung zu bilden. Die PP wird noch stärker werden. Vox auch. Wird auch noch stärker werden. Ciudadanos werden verschwinden. Werden wahrscheinlich verschwinden. Und ein neuer Typ, hätte ich fast gesagt, eine neue Frau ist eben die da im Hintergrund steht und in den Stadtlöchern sitzt, diese giraffenhalsige Álvarez de Toledo. Und die sagt jetzt zum Beispiel, die politische Situation ist jetzt gefährlicher als damals, wo ETA noch gemordet hat. Also warum? Weil jetzt natürlich die große Gefahr besteht, wenn die Separatisten mit in die Regierung genommen werden und die Unidas Podemos, das sind sowieso verkappte Kommunisten, ja, dann geht unser Spanien den Bach runter. Und so reden die, denken nicht nur so. Und die schlägt jetzt vor, und Pablo Casado natürlich auch, von der PP ein Projekt, nennt er das, España Suma, wo also diese ganze Rechte, diese drei verschiedenen rechten Parteien dann zusammengeschlossen werden sollen zu einer Bewegung. Also nur so kann man verhindern, dass unser Vaterland zugrunde geht. Das Meer. Ich mag den Himmel, schau den Wolken hinterher. Ich mag den kalten Mond, wenn er voll und rund. Und ich mag dich mit einem Knebel in dem Mund. Ich mag volle Gläser, die Straßen, wenn sie leer. Ich mag die Tiere, Menschen nicht so sehr. Ich mag dichte Wälder, die Wiese blühen sie bunt. Und ich mag dich mit einem Knebel in dem Mund. Das Leben ist einfach, einfach zu schwer. Es wäre so einfach, wenn es einfacher wär. Ist alles Bestimmung, hat alles seinen Grund, und du bist ganz still, hast einen Knebel in dem Mund. Ich mag leichte Mädchen und weine, wenn sie schwer. Ich mag deine Mutter, den Vater nicht so sehr. Ich mag keine Kinder, ich tu es ihr kund. Doch ich mag dich mit einem Knebel in dem Mund. Ich mag die Tränen auf deinem Gesicht. Ich mag mich selber nicht. Das Herz ist gebrochen, die Seele so wund. Und du schaust mich an mit einem Knebel in dem Mund. Das Leben ist traurig, das Leben ist schwer. Ich würde es mögen, wenn es einfacher wär. Die Welt dreht sich weiter, die Erde ist rund. Um dich dreht sich nichts, hast einen Knebel in dem Mund. Grüße aus Berlin, einen tollen Tag euch. An alle Hörerinnen und Hörer von Niemandsland. Auf Kontrabanda 91.4 FM in Barcelona. und schicke euch ganz viel Sonnenschein und positive Laune. Ja, das fetzt, da schlägt Eisen auf Eisen. Den Knebel im Mund wünschen wir manchen Politikern. Besonders dem Herrn, den du vorhin so viel Raum gewidmet hast, unserem Leuchtturm der westlichen Weisheit, Trump. Kommen wir zu den Katastrophen. Die erste Meldung kommt aus Madrid. In der spanischen Hauptstadt Madrid hat am Freitagabend die Demonstration für mehr Ernsthaftigkeit bei der dortigen Weltklimakonferenz begonnen. Neben der schwedischen Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg, die 2018 die Schulstreikbewegung Fridays for Future ins Leben gerufen hatte, nahmen Prominente wie der spanische Schauspieler Javier Bardem, Eat, Pray, Love und die brasilianische Umweltaktivistin Sonia Guajajara teil und verlangten von den verantwortlichen Politikern konkrete Maßnahmen, um den Ausstoß von Treibhausgasen zu senken und die Erderwärmung auf 1,5% zu begrenzen. Wie wenig man schon fordert, mit wie wenig man sich schon zufrieden gibt. Jetzt heißt es nur noch, den Schaden zu begrenzen. Das Organisationskomitee erwartete mehrere hunderttausend Menschen bei dem Protestmarsch. Eine offizielle Schätzung der Teilnehmerzahl lag am späten Abend vor. Die Organisatoren sprachen von 500.000 Teilnehmern. Das Rathaus, jetzt wieder unter rechter PP-Kontrolle, sprach von 15.000 Teilnehmern. Also so verzählen kann man sich ja nun wirklich nicht. Das knüpft an alte Aznar-Zeiten an, als man den Generalstreik, der unter seiner Regierung stattfand, auf 7% Gefolgschaft, zu 7% wurde der Generalstreik befolgt, hatte man damals offiziell verlauten lassen. Dabei war das ganze Land lahmgelegt. Solche Sachen wiederholen sich jetzt wieder unter der rechten PP-Regierung in Madrid. Wir streiken jetzt seit mehr als einem Jahr, aber nichts ist wirklich passiert, hatte Thunberg zuvor auf einer Pressekonferenz in Madrid erklärt. Wir brauchen endlich Taten. Sie selbst sei nur ein kleiner Teil einer sehr großen Bewegung, betonte sie auf dem Podium, das sie mit Aktiven aus Spanien und Uganda teilte. Das Ausplündern und Verschachern und Weiterverschachern von erfolgreichen Unternehmen in Deutschland, besonders der großen Kaufhäuser, geht weiter. Da kauft ein Investmentfonds oder ein Multimillionär ein Kaufhaus, entlässt Leute, zieht Millionen raus und dann verschachert er es weiter. Dann wird es wieder umstrukturiert, dann gibt es wieder eine Fusion, dann werden Löhne gesenkt, dann werden wieder Billigkräfte eingestellt. Und so geht das seit Jahren immer, immer weiter. Aber nun sagen wieder Leute Schluss. Streik gibt es im Weihnachtsgeschäft bei Kaufhof. Der Verdi-Verhandlungsführer für Kaufhof, Bernhard Franke, sagte gegenüber dpa am Freitag, er gehe davon aus, dass es anlässlich der für den 12. und 13. Dezember geplanten Tarifverhandlungen für Karstadt und Kaufhof zu Arbeitsniederlegungen kommen werde, mit denen die Beschäftigten die Positionen von Verdi unterstützen. Die Angestellten der Warenhauskette seien beunruhigt wegen der bevorstehenden Verschmelzung mit Karstadt. Denn dadurch drohten ihnen, wie immer, Lohneinbußen, Achtung, bis zu 11%. Der organisierte Lohnraub und die Angriffe auf die Löhne der Arbeiter geht lustig weiter unter dieser tollen sozialdemokratisch rechten Regierung in Deutschland. Ein weiteres Problem, das Deutschland wirklich fest im Griff hat, ist der Antisemitismus, der aufkeimende. Obwohl man hier auch unterscheiden muss, vielleicht wird Werner dazu gleich was sagen. Berlin. Der Bund und die Länder haben den jüdischen Gemeinden weitere Unterstützung beim Schutz von Synagogen und anderen jüdischen Einrichtungen in Deutschland zugesagt, auch finanziell. Das geht aus einem Beschluss hervor, auf den sich die Ministerpräsidenten und Kanzlerin Angela Merkel von der CDU bereits am Donnerstagabend in Berlin verständigten. Das Papier liegt der deutschen Presseagentur laut Meldung vom Freitag vor. Darin begrüßten Kanzlerin und Ministerpräsidenten die bisherigen Maßnahmen des Bundes und der Länder zum Schutz jüdischen Lebens und zur Bekämpfung des Antisemitismus und versichern, man werde die Schutzmaßnahmen fortwährend entsprechend der Gefährdungsbewertung anpassen. Wir wissen, es gab Anschläge auf Synagogen in Deutschland, jüdische Menschen, die mit einem Ja, Kipper, einem Käppi auf dem Kopf, durch bestimmte Viertel gehen, werden beschimpft, beleidigt, geschlagen, bedroht. Und das ist leider eine traurige Realität in Deutschland. Dann gibt es aber auch eine sehr gemeine Geschichte, die das Thema Antisemitismus betrifft. Kritik am Staat Israel wird offiziell von offiziellen Stellen als Antisemitismus bewertet und eingestuft. Und hier, ja, stoßen wir wirklich auf sehr schlüpfrigen Grund und Boden. Oder? Wir haben das schon oft gesagt, hier auch im Niemandsland, Werner. Kritik an der Politik des Staates Israel gegenüber seinen arabischen Nachbarn bzw. Palästina wird offiziell immer mehr als Antisemitismus eingestuft. Ja, ja. Und eben auch in der Linken, ja, merkt man, dass viele Leute nicht in der Lage sind, das auseinanderzuhalten. Ich meine, das passiert ja nicht nur in Deutschland, das ist eine ganz bewusst geförderte Strategie, ne, das immer gleichzusetzen. Ne. Was, du kritisierst das Vorgehen von Israel in Gaza oder gegen Palästinenser in Israel selber, was, du kritisierst das, dann bist du ein Antisemit, ja. So einfach ist das. Und das Gleiche spielt sich ab zum Beispiel in der Labour-Partei in England, ja. Natürlich gibt es auch unter den Mitgliedern Antisemiten, das ist ganz klar, auch in Labour, nicht nur bei den Rechten. Aber dem Corbyn Antisemitismus vorzuwerfen, finde ich schon ziemlich heavy. Ja. Aber gut, unsere Merkel, die ist ja jetzt wenigstens nach Auschwitz gefahren und hat das Lager dort besucht. Jetzt gerade nach diesem Anschlag in Halle, auf die Synagoge in Halle, ist ja noch nicht so lange her, ne? Und zumindest also, diesen Teil der deutschen Geschichte doch sehr gut verdaut haben, das so, muss man sagen. So unsympathisch mir sie ist im Grunde, wegen ihrer Sozialpolitik, wenn sie überhaupt eine hat. Aber in solchen Sachen ist sie doch gut drauf, wie auch damals mit der sogenannten Immigrantenwelle, muss man offen sagen. Bringen wir schnell einmal die 100-Sekunden-Nachrichten, damit wir wissen, was im Moment heute so geschieht und gekocht wird in den Medien. Ein kleiner Überblick in 100 Sekunden, die Tagesschau, hier sind sie. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Mindestens 5 Tote bei Vulkanausbruch in Neuseeland. Nach Angaben der Behörden werden noch mehr als 20 Menschen auf der bei Touristen beliebten Vulkaninsel White Island vermisst. Verletzte wurden mit Hubschraubern in Krankenhäuser gebracht. Diskussion über künftige Zusammenarbeit in der Großen Koalition. Der CDU-Vizevorsitzende Laschet sieht wenig Raum für neue Verhandlungen. Im ARD-Morgenmagazin sagte er, außer der Klimafrage erkenne er nur wenige Dinge, die die neue SPD-Spitze schnell umsetzen wolle. Zudem habe die Koalition bereits Aufgaben wie den Kohleausstieg. Weltweite Rüstungsverkäufe gestiegen. Nach Angaben des Friedensforschungsinstituts SIPRI wurden 2018 Waffen und militärische Dienstleistungen im Wert von umgerechnet rund 380 Milliarden Euro veräußert. Ein Plus von fast 5% im Vergleich zum Vorjahr. Streiks in Frankreich werden fortgesetzt. Gewerkschaften riefen im Streit über die von Präsident Macron geplante Rentenreform dazu auf, die Arbeit niederzulegen. Viele Züge fielen aus. Im Großraum Paris kam es zu langen Staus. Zweite Niederlage für deutsche Handballerinnen bei der WM in Japan. Das Team unterlag gegen Serbien im zweiten Spiel der Hauptrunde mit 28-29. Mit einem Sieg am Mittwoch gegen Norwegen hätten die Deutschen noch Chancen auf den Einzug ins WM-Halbfinale. Das Wetter im Osten Schauer und zum Teil freundliche Abschnitte, sonst auf dichte Wolken mit Regen oder Schauern. Dazu windig bis stürmisch, Höchstwerte 4 bis 10 Grad. Die dir hat es gerade nicht so gut gefallen, dass die deutschen Handballer. Nee, ich bin Handballfan. Ich habe die Spiele gesehen. Haben. Ja, das war Glück. 28 zu 29, das ist immer ein Nervenspiel. Ist wie im Basketball manchmal, wenn die 87 zu 86 verlieren. Gut. Ja, aber wem das Ergebnis wahrscheinlich sehr gut gefallen hat, ist Peter Handke, ne? Der ist doch Serbien-Fan, das wissen wir ja seit Jugoslawien und Milosevic. Ne? Seine Mutter war Serbin. Ja, ja. Und er ist halber Serbe und halber Österreicher. Ja, gut, aber zu diesen Streiks da noch in Frankreich, das ist das Neue, also diese Gelbwestenbewegung, die ist ja schon über ein Jahr alt jetzt. Es ging damals los wegen der Benzinpreise. Ist ja auch ein bisschen witzig, ne? Bei der Klimasituation gegen höhere Benzinpreise zu protestieren. Aber gut, man kann es verstehen. Aber seither sind eben immer mehr noch soziale Forderungen dazugekommen. Und jetzt also mischen sich auch die Gewerkschaften ein, hauptsächlich wegen dieser Rentenreform, die der Macron durchziehen will. Und da waren jetzt am Donnerstag einmal in ganz Frankreich fast 1 Million Leute auf der Straße. Und die Gewerkschaften haben jetzt eben schon, glaube ich, erstmal einen zweitägigen Streik durchgeführt. Besonders öffentliche Verkehrsmittel, und es geht um diese Rentenreform, also verkürzt kann man sagen, was die will, diese Rentenreform, später in Rente gehen und dafür weniger Rente bekommen. Und aber, möglichst früher sterben. Ja, das sagen sie bis jetzt noch nicht offen. Aber denken sie. Und dann gibt es Umfragen, wo also klar wird, dass 70% der Franzosen diese Proteste unterstützen. Und die Ärmsten der Armen, die halten sich, also diese Immigranten in den Banlieues, die halten sich bis jetzt noch raus aus diesen Protesten. Und die halten die Protestierenden wiederum auch noch für Privilegierte, und da haben sie so ganz Unrecht ja nicht. Ne? Aber irgendwas braut sich da zusammen. Und jetzt der Polizeipräfekt von Paris, der ist relativ neu im Amt, Macron hat ihn erst vor einem Dreivierteljahr aus Bordeaux geholt, weil er dort schon als Hardliner aufgetreten ist. Ein ganz eiskalter Typ, ne? Der hat jetzt, wo er danach befragt wurde, warum die Leute da wohl auf die Straße gehen, dann wendet er sich so verächtlich ab und sagt, wir sind nicht im selben Lager. Ja, und dieser, wie heißt dieser Mensch? Ich sage erst mal, wie es geschrieben wird. L-A-L-L-E-Ment. Und Lallement. Lallement. Aber wenn man das nur hört und nicht an Familiennamen denkt, dann denkt man an Deutschland, ist dann gemeint. Denkt man an Deutschen. Und aber nicht deshalb wird er nur der Deutsche genannt, sondern auch vom Aussehen her. Ne? Wie sieht ein Franzose aus? Ich hatte mal einen Onkel, Nazi natürlich, ja, und der hat dann über die Franzosen gesagt, wenn du einen Franzosen abziehst, also die Haut abziehst, dann kommt ein Neger zum Vorschein. Ja. Aber so sieht der nicht aus. Ja. Der sieht aus, müsste man sagen, wie ein Deutscher, ne, wie damals im besetzten Frankreich zum Beispiel. Trägt aber keine SS-Uniform, sondern so eine schmucke Polizeiuniform. Und der Gute ist 63 Jahre alt und hat den Oberbefehl über 40.000 Uniformierte, bestens ausgerüstet, also auch diese CRS, die Bereitschaftspolizei mit Gewehren, Maschinenpistolen, extra langen Schlagstöcken. und berittene Polizei, aber die sitzen jetzt nicht mehr auf Pferden, sondern auf Motorrädern und werden so gegen immer zwei Bullen auf dem Motorrad, so werden die jetzt eingesetzt gegen die Demonstranten, wie in vielen Ländern in Lateinamerika. Und der Innenminister, der hat jetzt seinen Auftrag an diesen Polizeipräfekten ganz klar formuliert. Den Aufstand zerschlagen. Eine Meldung, die zur Klimakatastrophe passt, die kommt aus Sydney in Australien. Nördlich von Sydney haben sich mehrere Buschfeuer zu einem riesigen Flächenbrand vereint. Eine Gesamtfläche von 300.000 Hektar stehe in Flammen, sagte der stellvertretende Brandschutzbeauftragte des Bundesstaates New South Wales, Rob Rogers, am Freitag. Die rund eine Autostunde von dem Brand entfernte größte Stadt Australiens war erneut von einer giftigen Rauchwolke eingehüllt. Die Feuerwehr könne nichts mehr unternehmen, um die Brände zu löschen, das sagte Rogers. Für die Leute bedeutet das Kettenrauchen, das heißt, die Luft ist dermaßen mit Rauchpartikeln eingehüllt, dass man nur noch mit Gasmaske oder Atemschutzmaske auf die Straße kann, weil sonst würde man ungefähr 4 Schachteln Zigaretten am Tag rauchen. Das ist der Effekt, den das auslöst. Werner zückt jetzt seine Zigarettenschachtel und geht vor die Tür, um sich da schnell eine anzustecken. Viel Spaß! Nächstes Thema, es geht um eine echte Klimapolitik. Wir hatten ja gesagt, der Weltklimagipfel in Madrid, der letzte Woche eröffnet wurde und am Freitag zu diesem gewaltigen Marsch für das Klima geführt hatte, fordert echte Maßnahmen gegen den CO2-Ausstoß. Hier sind wir, mitten im Klimanotstand. Unsere Führer sind auf der COP25 in Madrid, um über unsere Zukunft zu verhandeln. Aber die Hoffnung ist nicht auf der COP, sie ist hier bei uns. Das rief also die Klimaaktivistin Greta Thunberg am Freitag der riesigen Menschenmenge in Madrid zu. Die Menschen waren gekommen, um vom UN-Klimagipfel COP25 echte Dringlichkeitsmaßnahmen zu fordern. Mit ihrem bekannten Pappschild Skullstrake verklimatet in der Hand verlas die junge Schwedin das Abschlusskommuniqué. Die Veränderungen, die wir brauchen, die nicht von den Mächtigen kommen, sondern von der Masse der Menschen, die diese Veränderungen einfordern, hieß es darin. An dem Marsch für das Klima durch die Madrider Innenstadt selbst hatte Thunberg nicht teilgenommen aus Sicherheitsgründen. Die Menschenmenge war so groß, dass es nicht möglich war, sie nach einer Pressekonferenz bis an die Spitze des Demonstrationszuges zu geleiten. Allerdings gab es bei der Schätzung der Teilnehmerzahlen, wie wir vorhin auch sagten, eine große Diskrepanz. Während die Organisatoren von 500.000 Teilnehmerinnen sprachen, bezifferte die unter Madrids Kommando stehende Nationalpolizei die Zahl auf nur 15.000. Über 850 Organisationen hatten dazu aufgerufen, ganz vorn mit dabei Abgeordnete indigener Völker aus Lateinamerika, wie die Mapuche aus Chile oder mehrere Stämme aus dem Amazonasgebiet, die auf die Waldbrände, die ihre Heimat und damit die Lunge der Welt zerstören, aufmerksam machten. Dahinter reihte sich die Bewegung Fridays for Future ein, FFF. Auch hier fanden sich Vertreter aus der ganzen Welt. Der Rest des Marsches war bunt gemischt. Umweltgruppen, Gewerkschaften, NGOs, linke und grüne Parteien. Immer wieder waren Solidaritätsparolen mit der Bevölkerung in Chile zu hören, deren sozialen Proteste Präsident Sebastián Piñera mit Repressionen entgegnet. Eigentlich sollte die COP25 und damit auch der Marsch für das Klima in Santiago de Chile stattfinden, hatten wir schon gesagt. Doch vor einem Monat sagte Piñera ab und machte so eine Verlegung notwendig. Spanien und damit Madrid erklärte sich bereit, das Gipfeltreffen aufzunehmen. Der Klimamarsch und der am Sonntag begonnene alternative soziale Klimagipfel wurden in wenigen Wochen vorbereitet. Gegengipfel und Klimamärsche sind ein übliches Ritual, wenn die COP tagt. Dennoch ist Madrid eine Premiere. Es ist die erste UN-Klimakonferenz nach Entstehen der FFF-Schülerstreikbewegung. Als Stimme der spanischen Umweltbewegung trat der Hollywood-Schauspieler und Oscar-Preisträger Javier Bardem ans Mikrofon. Die Politiker müssen auf der Höhe dieses historischen Augenblicks sein, angefangen bei diesem dummen Trump, der aus globalem Abkommen aussteigt, bis zu diesem dummen Almeida, der kontaminierende Fahrzeuge wieder in die Innenstadt lassen will, schimpfte er unter Applaus auf den US-Präsidenten und auf den Madrider Bürgermeister. Kontaminierende Fahrzeuge dürfen also wieder in die Innenstadt von Madrid fahren. José Luis Martínez Almeida, der in seiner Ansprache auf der COP die von seiner linksalternativen Vorgängerin eingeführten hauptstädtischen Umweltzonen mit weitgehenden Fahrverboten als Beispiel für seine städtische Umweltpolitik anpries, wird in Wirklichkeit das Fahrverbot im kommenden Frühjahr lockern. Außerdem werden dieser Tage Fahrrad- und Busspuren wieder für den Pkw-Verkehr freigegeben. Anlässlich des Marsches für das Klima gab Almeida eine Kostprobe seiner Verkehrspolitik. Er ließ nur eine Richtung des 10-spurigen Paseo del Prado, das ist eine der größten Avenidas Madrid, auf dem die Demonstration begann, sperren. Während sich die Menschen drängten, durften die PKWs in der Gegenrichtung ungestört durch die Innenstadt fahren. Barcelona-Nachrichten im Niemandsland. Notícies de Barcelona a Niemandsland. Jo, hier kommen die Barcelona-Nachrichten im heutigen Niemandsland vom heutigen 9. Dezember 2019. Die erste Nachricht betrifft unser Geld, also die Steuern. Die katalanische Landesregierung Govern und die Partei Comuns verhandeln über eine Steuererhöhung für die Reichen. Das heißt Einkommen von über 120.000 Euro pro Jahr. Dabei geht es angesichts des noch auszuhandelnden Haushalts für das Jahr 2020 darum, die Besteuerungsrate auf 23,5% zu erhöhen, also um ca. 2% mehr. Hier ist federführend natürlich die Partei Comuns, aber auch die ERC. Das nächste Thema heißt Opfer bringen. Die sogenannte Consejera de Empresas y Conocimiento de la Generalitat, das könnte man übersetzen mit Rätin für Unternehmen und Wissen, eine gewisse Frau Ángels Chacón, erklärte am vergangenen Montag, man müsse einen Preis für die Opfer festsetzen, die die Bevölkerung bereit wäre zu leisten, um die Unabhängigkeit Kataloniens zu erreichen. Man müsse die Bevölkerung fragen, ob sie bereit wäre, diesen Preis an Opfern zu zahlen. Gemeint sind hier, obwohl nicht ausdrücklich gesagt, natürlich Tote, Verletzte, Verstümmelte, Zerstörungen von Hab und Gut und so weiter. Als die Dame, eine fanatische Separatistin, dann aber in einem Interview mit dem Radiosender Cadena Ser ganz konkret gefragt wurde, ob sie die Bevölkerung noch stärker gegeneinander aufhetzen und polarisieren wolle, wiegelte sie vorsichtshalber natürlich ab. Nein, sie wolle nicht polarisieren, sagte sie dann ganz schnell. Die Opferbringen-Debatte für die Bevölkerung wurde letzte Woche von Präsident Quim Torra losgetreten, als dieser eine Betrachtung eines gewissen Herrn Engler über Umsturzbewegungen in der Geschichte thematisierte. Jede erfolgreiche Bewegung in der Geschichte, so dieser Engler, habe Opfer gebracht und Märtyrer erzeugt, also Tote. Die Unabhängigkeitsbewegung solle aufmerksam diese Worte hören, so Torra zu den Seinen. Also Tote müssen her, könnte man daraus schließen. Engler rät den Separatisten dazu, größere Opfer zu bringen. Torra verbreitete diese frohe Botschaft voller Entzücken. Wir warten jetzt darauf, dass Quim Torra vielleicht mit einer spektakulären Opferaktion als leuchtendes Beispiel vorangehen mag, etwa durch eine Selbstverbrennung vor dem Borne-Museum oder durch einen Sprung vom Dach des Palau de la Generalitat auf die Plaza San Jaume runter. Hopp, hopp, spring doch, spring du zuerst, geh du voran mit der Opferkultur. Bis jetzt hat er das noch nicht gemacht. Opfer meint er natürlich, diese Leute meinen natürlich andere. Die meinen natürlich, die jungen Leute sollen sich vor die Polizeiautos werfen mit Molotow-Cocktails in der Hand und dann einen Toten provozieren, damit dann Leute wie er nachher die Armee und die Finanzämter übernehmen können. Ja, so ein Hund. So deutlich ist er bis jetzt nicht nein, geworden, nein. Aber ja. Was er gesagt hat, ist Apreteu, Apreteu, ja. Jungschen, da macht Druck, Druck machen. Ja, aber wenn die über Opfer reden, wovon sprechen die? Von Geld nicht, sondern die meinen natürlich Tote und Verletzte von Jugendlichen und Fanatikern, die das aber auch gerne machen. Ich meine, selbst wenn man nicht an Tote oder Verletzte denkt, sondern zum Beispiel an Geld, könnte man ja auch theoretisch verstehen, ne? Ist es ja sehr interessant, wenn uns die Unabhängigkeit dann jetzt keine Vorteile bringt, sondern uns auch noch mehr Geld kostet, als was wir sowieso nicht haben. Das ist doch ein interessanter Aspekt. Ja, so sieht's mittlerweile aus hier in Katalonien. Der Fanatismus und die Blindheit haben solche Blüten hervorgebracht, die jetzt wirklich Opfer fordern. Opfer, Märtyrer. Das nächste Thema in diesen Barcelona-Nachrichten heißt jugendlicher Leichtsinn. Die Polizei Mossos d'Esquadra sucht zwei Jugendliche, Achtung, die am Wochenende vor einer Woche auf das Dach der Funicular-Zahnradbahn nach Valvidrera gestiegen sind und sich in voller Fahrt von einem Drohnen haben filmen lassen. Das Filmchen wurde danach natürlich in soziale Foren und auf YouTube hochgeladen. Jetzt droht diesen zwei Helden eine Anzeige wegen Verstoßes gegen die Verkehrssicherheit des Schienennetzes und unerlaubte Benutzung von Drohnen im Stadtbereich. Operation Weihnachtskaufrausch. Gemischte Patrouillen von Mossos und Guardia Urbana sind momentan in der Innenstadt im verstärkten Einsatz, um für die Sicherheit der Bürger und der Kundschaft zu sorgen. Dies vor allem in den Hauptgeschäftsstraßen der Plaza Catalunya, Puerta de Ángel, am Paseo de Gracia und so weiter, besonders um Taschendieben und Handtaschenräubern das Handwerk zu legen. Auch in den U-Bahnen werden verstärkt Polizisten sowohl in Uniform als auch in Zivil eingesetzt. Und es gibt natürlich immer wieder Stunk und Ärger wegen der Terrassen. Restaurants und Kneipen, die Terrassen mit Tischen auf den Bürgersteigen haben, sollen ab 2020 mehr dafür bezahlen. Dies sieht das Rathaus in seiner Haushaltsplanung für das kommende Jahr vor. Nach vielen Jahren ohne Erhöhung sei dies eine angemessene und längst überfällige Maßnahme, heißt es von Seiten des Rathauses. Das Gremium der Restaurantbesitzer ließ natürlich nicht lange auf seine Reaktion warten. Missbrauch, unverhältnismäßig sei das alles. Wie sieht aber die Situation aus? Immer mehr öffentlicher Raum auf Straßen und Plätzen wird durch die ausgedehnte Terrassenkultur privatisiert. Ein Ziel des Rathauses ist es, diese Entwicklung in einem vernünftigen Rahmen zu halten und andererseits für die Privatisierung öffentlichen Raums zu kassieren. Dazu wurde die Stadt in 6 Zonen eingeteilt. Die am stärksten im Zentrum liegenden Zonen, die zahlten bisher 31,38 Euro pro Monat und Tisch. Das waren ein paar Cent pro Tag und pro Tisch. Ein Tisch, der 4 Stühle hat. Ab 2020 sollen es 131,62 Euro werden. Die am äußersten Rand bzw. der Peripherie liegenden Zonen zahlen statt 5,20 Euro bald 6,75 Euro. Das ist ja auch nicht die Welt. Viele Zonen im Eschempel werden bald 87,75 Euro statt 31,38 Euro kosten. Auf diese Weise wären die Gebühren bzw. Tassas, wie das hier heißt, denen von Rom, Venedig oder Mailand ein bisschen ähnlich gemacht, ein bisschen angepasst. Ganz hart wird es für die Terrassen an der Rambla de Raval. Von jetzt noch 5,2 Euro, Achtung, auf 52 Euro, also ein Anstieg um das Zehnfache. Ganz harte Kritik kommt besonders von den rechten Parteien. Junts per Cat, PP und Ciudadanos sind sich da einig. Die schlechteste Haushaltsmaßnahme überhaupt. Nächstes Thema ist der Sturzregen der vergangenen Woche. Durch die sintflutartigen Regenfälle am vergangenen Mittwoch wurden ganze Straßen überflutet. Mehrere U-Bahn-Stationen mussten wegen Überschwemmung geschlossen werden. In einigen Stadtvierteln betrugen die Niederschläge bis zu 100 Litern pro Quadratmeter. Ein Problem waren dabei dann die gewaltigen Mengen an Herbstlaub. das auf den Straßen und Bürgersteigen lag und die Kanaldeckel und Abflüsse verstopfte. Das war mir schon vor Tagen aufgefallen, diese irren Mengen Laubes, die nicht weggekehrt wurden. Sonst sah man immer ganze große Kommandos im Einsatz von Straßenreinigungskräften und ja, jetzt haben wir den Salat. Überschwemmungen. Und die letzte Meldung betrifft Leute, vor allem die Kinder haben und die sich vergnügen wollen in diesen Tagen vor Weihnachten. Nach dem Motto, dem Publikum muss immer etwas geboten werden, hat die Stadt Barcelona dieses Jahr am Hafen, am Paseo Colón, einen Rummelplatz aufgebaut. Es gibt da ein Riesenrad, eine sogenannte Noria. Und es gibt einen 31 Meter hohen Weihnachtsbaum. Dann gibt es einen kleinen Bummelzug, das ist ein Kinderzug, ein Karussell und eine, Achtung, im Hafenbecken schwimmende Weihnachtskrippe. Da ist für die Kinder also ordentlich was zu staunen und zu gucken. Mit 1,5 Millionen Besuchern wird hier gerechnet. Ferner gibt es Tanz, Theater, sogenannte Food Trucks, das sind diese Fressbuden-Anhänger. Früher waren das in Deutschland die Frittenbuden-Anhänger und eine Kinderspielzone. All das wird dem Publikum geboten. Niemandsland 91.4 FM. Rabanda. Ja. Dort unten im Tale, da lebt ein Mann, oh, hinter dem Berg. Dort unten im Tale, da lebt ein Mann, hat Frau, Sohn und Tochter und schafft, was er kann, weit über die Heide. Eines Tages, es war grad die Arbeit getan, oh, hinter dem Berg. Eines Tages, es war grad die Arbeit getan, da spricht ihn der Teufel von hinten wohl an, weit über die Heide. Der Teufel sprach, Alter, das sage ich dir, oh, hinter dem Berg. Der Teufel sprach, Alter, das sage ich dir, von deiner Familie nehme ich einen mit mir, weit über die Heide. Dein Sohn und die Tochter, die bleiben dein, oh, hinter dem Berg. Dein Sohn und die Tochter, die bleiben dein, doch die Alte, den Drachen, die steck ich mir ein, weit über die Heide. Ihr beide, ihr habt euch wahrhaftig verdient, weit über die Heide. Er zieht sie hinab, wo das Höllentor steht, oh, unter dem Berg. Er zieht sie hinab, wo das Höllentor steht, schürt mir's Feuer, holt's Bratengerät, weit unter der Heide. Ein Teufelchen lugt um das Höllentor rum, oh, unter dem Berg. Ein Teufelchen lugt um das Höllentor rum. Schaff sie bloß weg, die Frau bringt uns um. Da läuft sie, die Frau, und sie geht ohne Eil, oh, hinter dem Berg. Da läuft sie, die Frau, und sie geht ohne Eil. Pfeift sich ein Liedchen und denkt sich ihr Teil, weit über die Heide. Wir Frauen haben Männern wohl eines voraus, oh, hinter dem Berg. Wir Frauen haben Männern wohl eines voraus, wir gehen in die Hölle, aber kommen wieder raus, weit über die Heide. Ein böses altes Lied. Der Bauer und der Teufel. Letzte Viertelstunde im Niemandsland. Heute gibt es zuerst ein bisschen Kino und dann habe ich auch eine Theaterkritik bzw. ein Theaterstück, das ich vorstellen möchte. Doch zuerst einmal Werner mit der Kinoszene. Was gibt's? Der Himmel über Berlin im Goethe-Institut übermorgen. Eine deutsch-französische Gemeinschaftsproduktion von Wann, gedreht 1987, noch 2 Jahre vor dem Fall der Mauer. Regie Wim Wenders. Drehbuch auch von ihm, aber vor allem von Peter Handke. Der passt ja gerade, Peter Handke ist ja schon im Oktober zum Literaturnobelpreisträger verurteilt worden und da morgen soll da jetzt die offizielle Verleihung sein. Für Peter Handke, Nobelpreis. Ne? Gut, im Film geht es um zwei Engel, Daniel und Cassiel, die schauen sich, von oben schauen die auf diese Welt herunter, besonders auf Berlin, und schauen sich das Leben und Treiben der Menschenkinder da an und finden das aber so interessant, also mindestens einer von denen, dass er da auch teilnehmen will, an dieser Empfindungswelt der Menschen. Dafür muss er dann aber... er verliebt sich auch in eine... Trapezkünstler, da rumschwebt. Und er muss dann aber deshalb, wenn er das machen will, seine Unsterblichkeit, darauf muss er dann verzichten. Ne? Also hat fantastische Kritiken bekommen, der Film, Meisterwerk, wunderschön, Filmpoesie und so weiter. 1000 Preise gewonnen und große Schauspieler in den Hauptrollen, also Bruno Ganz, Otto Sander und sogar Peter Falk, Columbo. Ja, Kommissar Columbo, der schlurft da auch durch den Film. Ja, also die leben alle nicht mehr inzwischen, sind inzwischen richtige Engel geworden. Aber wer sie noch mal sehen will, also übermorgen im Goethe-Institut, 19:30 Uhr und Eintritt frei, der Himmel über Berlin. Manchmal wird mir meine ewige Geistesexistenz zu viel. Ich möchte dann nicht mehr so ewig drüber schweben. Ich möchte ein Gewicht an mir spüren, das die Grenzenlosigkeit an mir aufhebt und mich erdfest macht. Ich kann den Potsdamer Platz nicht finden. Ganz andere Flügel werden mir wachsen als die gewohnten. Flügel, über die ich endlich werde staunen können. Hey, warten, ist das Columbo? Nee, glaube ich nicht. I can't see you, but I know you're here. I feel it. Ja, die Bilder sind wirklich von einer umwerfenden Poesie. Diese Übergänge auch von Schwarz-Weiß in Farbaufnahmen. Dann die Handlung, die ist auch sehr interessant. Und auch das Berlin der 80er, das da geschildert wird mit Mauer und Nick Cave-Konzerten im Kreuzberg der damaligen Zeit. Das Mauergelände am Engel Eis. Das Mauergelände am Potsdamer Platz, wo heute der Chicago-Kapitalismus mit seiner Architektur triumphiert hat. Klasse Film, sehenswert. Ich habe etwas ganz anderes gesehen, das ich den Niemandsland-Hörerinnen und Hörern dringend empfehle. Das ist ein Theaterstück. Das Stück heißt Mare Mar. Man kann es sehen hier im Poliorama Theater an den Ramblas hier in Barcelona. Das Stück Mare Mar ist von der Theatergruppe Dagol Dagom. Es ist sowohl sehens- als auch hörenswert, denn es gibt viel Musik und auch Tanz. Hier wird die Geschichte des Pericles, Prinz von Tyr, beschrieben, der auf der Flucht über das Mittelmeer seine Frau und seine Tochter Thaisa und Marina verliert. Erstere stirbt bei der Geburt ihres Babys im Boot. Das Kind wird von den Fluten dann davongespült. Es handelt sich übrigens um ein Theaterstück von William Shakespeare gleichen Namens, Pericles. Das heißt, dass das Stück zu Shakespeares Zeiten das meist aufgeführte Stück Shakespeares war, aber es ist sehr wenig bekannt. Die neun großartigen Schauspielerinnen und Schauspieler stellen singend, tanzend und deklamierend eine Reihe von Szenen und Abenteuern des Pericles dar, die auf dem Meer und an den Küsten des alten Griechenlands und Kleinasiens stattfinden. Es gibt einen Schiffbruch, Verrat, Kampf, Sturmfluten, Trennung von der Familie. Ephes, Antiochia, Tarsus, Pentapolis sind die Stationen einer Odyssee der Verzweiflung. Mit aktuellen Bezügen übrigens zum Flüchtlingsdrama von heute, das sich vor unserer aller Augen an den Küsten abspielt. Die Musik ist inspiriert von Texten und Liedern von Lluís Llach übrigens. Der hat da mitgearbeitet. Man muss aber Katalanisch können. Das Stück ist auf Katalanisch. Dagol Dagom im Poliorama Theater. Die Sprache ist, wie gesagt, Katalanisch. Meine Lieblingsszene ist, und ich finde sie sehr beeindruckend, die Szene, wo das Boot bei einem Sturm auf hoher See zu kentern droht. Die Szene wird von der Truppe getanzt und der Zuschauer findet sich plötzlich in einem modernen Tanztheaterstück. Die Schauspielerinnen, Tänzer, Tänzerinnen machen das mit bewundernswerter Geschicklichkeit. Die Körper werden hin und her geworfen wie Menschenkörper in den Fluten von den Wellen hin und her geworfen werden. Das alles getanzt ist wirklich großartig anzuschauen. Die Leute drohen über Bord zu gehen, dann geht doch jemand über Bord, wird wieder ins Boot gezogen. Und in all dem Chaos auf dem Meer gebärt Thaisa ihr Kind. Das Ende ist übrigens eine großartige Überraschung und das verrate ich nicht. Ich rate allen Leuten, dahin zu gehen. Dagol Dagom, seit über 40 Jahren ist diese Truppe auf den Bühnen hier in ganz Spanien zu sehen. Genau vor 40 Jahren gab es ja die Uraufführung des berühmten Stückes der Gruppe, des berühmtesten Stückes der Gruppe, Mar y Sel. Die Truppe arbeitet mit wechselnden Besetzungen. Da gibt es jetzt eine ganz neue Generation von Schauspielern, die das jetzt machen. Ich nenne nur ein paar Namen: Cisco Cruz, dann die großartige Julia Jouvet, die hat eine Stimme, da fällt man wirklich vom Theaterstühlchen, weil das wirklich großartig ist und sehr vehement und sehr emotional alles dargestellt wird. Sie spielt übrigens die Rolle der Tochter, die nachher ranwächst, die aus den Fluten doch noch gerettet wird. Dann Marc Pujol zu erwähnen und viele, viele andere mehr. Ich werde sie jetzt nicht alle aufzählen. Also hier im Poliorama Theater, ich tippe mal, das ganze Stück wird noch bis nächstes Jahr gehen, mindestens bis Ende Januar. Ich habe jetzt keine genauen Zahlen vor mir liegen. Und die Musik ist wirklich großartig, die machen das ganz toll und wunderbar. Hingehen. Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. See you. guerra, cal encendre, cal esguerra. Abans de passar la ratlla, màgia qui vejo la terra. I la carono amb l'espatlla. La nau de Pèricles acaba de fugir. Antíoc complirà d'armes al país. Tothom haurà de suportar el gran cop de la guerra, que no estalvia la innocència i que va obligar molts a llançar-se al mar. Was sehr beeindruckend ist, in diesen modernen Theaterstücken, fast in allen, in denen ich die letzten Jahre war, die Projektionen, die werden also mit riesigen Laserkanonen, wird ein Bühnenbild an die oder auf die Bühne, auf die Vorhänge gestrahlt. Und das ist ein Element mehr, um eine unglaubliche Dynamik auf der Bühne zu erzeugen. In diesem Falle sind es die Wellen, die da hingestrahlt werden, und viele der Tänze finden vor dem aufgewühlten Meer statt und man bekommt wirklich einen Eindruck. Dann gab es auch aktuelle Bilder, zumindest in dem Stück, das ich gesehen habe, in der Aufführung, aktuelle Bilder von Bootsflüchtlingen auf dem Mittelmeer, die gerettet werden. Also sehr emotional auch angehaucht. Gut, das war's, meine Damen und Herren. Dagol Dagom im Poliorama Theater mit Mare Mar. Werner, letzte Worte. Letzte Worte, ja. Bueno, wir haben jetzt so über so viele schlimme Sachen geredet, aber noch ein kurzer Blick in die Zukunft, bevor jemand depressiv wird. So ganz schlimm sieht's nicht aus. Es gibt Lichtpunkte in nächster Zeit. Mittwoch nächster Woche spielt zum Beispiel Barca gegen Madrid. Noch eine Woche später ist dann der Winteranfang. Das hört sich erstmal nicht so gut an, aber ab diesem Tag werden die Tage jeden Tag wieder ein bisschen länger. Dann kommt die Bescherung am Heiligen Abend. Dann kommt der 1. Januar. Im neuen Jahr ist dann sowieso immer alles ganz anders. Korruption wird es übrigens auch nicht mehr geben ab dem 1. Januar oder vielleicht ab morgen schon, weil heute ist der Tag der Welt-Antikorruptionstag von der UNO. Denen ist es eingefallen, das jetzt zu erklären. Und da werden natürlich unsere korrupten Schweine in sich gehen und nicht mehr korrupt sein. Jedenfalls, also es sieht nicht so schlimm aus. Darauf können wir einen durchziehen. Auf deutschem Boden darf nie mehr ein Joint ausgehen. Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die heutige Sendung hat Ihnen gefallen. Sie haben etwas Neues erfahren. Sie haben Anregungen bekommen. Sie haben Dinge gehört, die Sie normalerweise so nicht hören und freuen sich darüber oder widersprechen uns auf das Heftigste. Und das ist auch gut. Wir wünschen Ihnen jedenfalls einen wunderschönen Montag, wunderschöne Tage, alles Gute. 91.4 FM, Contrabanda, Ihr freies Radio hier in der großartigen Stadt Barcelona. Tschüss, agur, adeu. Ja. Sagen. Lena, Lena, Lena, Lena, Lena.

die mich begreift. Ein Telefon, das seit Tagen schweigt. Mein Gesicht, das sich erschrocken neigt. Reklameschild, das freudlos blinkt. Eine Hand, die aus dem Taxi winkt. Der Parkplatz, der sich leert und füllt. Umarmungen, die einer anderen gibt. Der Zug, der heulend im Bahnhof hält. Ein Hund, der einsam sein Nachtlied bellt. Ein Zimmer, mein Zimmer, ein Zimmer bei Nacht. Ich zieh durch die Straßen, weiß nicht, wo ich bin. Sieh Menschen wie Schatten, frag wieder nach dem Sinn. In strömendem Regen, auf kaltem Asphalt. Wohin geht die Reise, wo find ich nur Halt? Bin endlich zu Hause, die Blumen verwelkt. Die Möbel noch die gleichen, in meiner kleinen Welt. Ich blick aus dem Fenster und seh auf die Stadt und frag mich, ob sie mich lieb hat. Ein Zimmer, mein Zimmer, ein Zimmer bei Nacht.